Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 2. November 1791. Du hast mir große Freude durch deines Tanzen gemacht. Das Unternehmen war kühn, und ich glaube, dass du jeden Dichter auffordern kannst, ein solches Abenteuer besser zu bestehen. Im Ganzen herrscht eine Leichtigkeit der Versifikation, die man desto höher schätzt, wenn man bei Vergleichung des Originals eine unerwartete Treue in der Übersetzung findet. Viele Stanzen lesen sich ganz wie ein neues Gedicht. Schwächere Stellen, die ich in einigen fand, sind größtenteils durch zu große Treue entstanden. Man darf nicht vergessen, dass der Aeneide die letzte Hand des Meisters fehlte. Manche kleine Ungleichheit, die in der fremden Sprache übersehen wird, aber in der Übersetzung mehr auffällt, würde vielleicht noch verbessert worden sein. Dir würde ich's nicht verdenken, wenn du noch jetzt diese Verbesserungen wagtest. Den Ton des Ganzen überzutragen war, deucht mich, die Hauptsache, und dies ist dir nach meinem Gefühle trefflich gelungen. Hast du einmal Lust, einem solchen Werke noch einen Grad von Vollendung mehr zu geben, so wirst du leicht die Stellen finden, die nicht in den herrschenden Ton zu passen scheinen. Die Schuld mag nun an dir oder an Virgil liegen. In die Versart der Stanzen bin ich ganz verliebt. Wäre Virgil jetzt in dem Falle, ein deutsches Gedicht zu schreiben, sein für den Wohlklang so empfängliches Ohr, wählte sie gewiss statt der Hexameter. Von den Stanzen kann man sagen, es wurden Blumen jetzt in einen Kranz gewunden. Die Hexameter sind nur einzelne Blätter. Die höchste Kunst bei den Hexametern wäre vielleicht, sie zu einer Art von freien Stanzen zu verbinden. Ein schöner Rhythmus, in dem die Bilder der Fantasie uns umtanzen, gibt doch wohl mehr Genuss als der steife, gravitätische Schritt, mit dem sie der Hexameter gleichsam aufmarschieren lässt, und welche Mannigfaltigkeit im Bau der Stanzen, wie lässt sich nur allein der Schluss so vorteilhaft nach dem Inhalte abändern, wie schön wirken nicht oft die zwei weiblichen Reime aufeinander vor dem letzten männlichen, als Stanze 33, als Vorbereitung einer Pointe und wieder zwei weibliche, zuletzt wie Stanze 29, als eine befriedigende Vollendung des kleinen Gemäldes. Alle diese Kunstvorteile hast du schon jetzt in der Gewalt, und du musst also selbst ein großes, episches Gedicht unternehmen. Dieser Gedanke verfolgt mich seit der Lesung deiner Stanzen, und ich zerbreche mir den Kopf, um dir einen Stoff vorzuschlagen. Friedrichs Geschichte hat gewisse wesentliche Mängel, um deren Willen ich sie nicht für tauglich halte. Ich wünschte einen Stoff von allgemeinem, nicht bloß nationalem Interesse für das bessere Publikum, wobei sich philosophischer Gehalt mit lebendiger Darstellung und aller Pracht der Sprache vereinigen ließe. In deinen Künstlern ist der Keim zu einem solchen Gedicht. Denke dir einmal die Erziehung des Menschengeschlechts, nicht in Lessings Sinne, sondern das Schauspiel, wie sich vor den Augen eines höheren Wesens alle Art von menschlicher Trefflichkeit entwickelt, als den Stoff des epischen Gedichts, eine Art von Philosophie der Geschichte. Der Gedanke ist noch äußerst roh, aber du wirst schon ahnen, was ich eigentlich meine. Nur das Genialische, das Untierische im Menschen wünschte ich ausgehoben und in einer Reihe von Gemälden, so wie es in allen Zeitaltern über alle Teile des Erdbodens zerstreut, nacheinander erscheint, aufgestellt zu sehen. Der Umfang des Plans ist groß, aber auch leicht in kleinere Teile abzusondern, wovon jeder ein interessantes Ganze ausmacht, und Einheit in diesen mannigfaltigen Stoff zu bringen, ist zwar schwer, aber nicht unmöglich. Du besonders, glaub ich, würdest weniger Schwierigkeit dabei finden. Über die Eneide hätte ich dir noch viel wegen einzelner Stellen zu sagen, aber ich spare mir den Genuss auf, deine Übersetzung Stanze für Stanze zu rezensieren, besonders in Beziehung auf das Original, und diese Schreiberei schicke ich dir so, wie sie fertig ist. Schicke mir ja die neuen Stanzen bald. Du glaubst nicht, was du mir für eine Freude damit machst. Es ist besser, dass du mit dem Unterleibe als mit der Brust zu tun hast. Jenem lässt sich doch eher beikommen, versäume nur die Bewegung nicht. Bei mir ist alles wohl und so weiter. Dein Körner.